angesichts dieser äußeren Zange, in der er sitzt, die innere Bewegung, oder sozusagen den Versuch Brückners zu schildern, wie er vor allem in seiner methodischen Überlegung, was heißt Politisierung der Wissenschaft, versucht, den Weg zu finden zwischen diesen beiden ausschließenden Methoden. Dass die Max-Weber-Linie nicht akzeptabel war für ihn, schreibt er an vielen Stellen, das kann ich nachher noch anziehen, wenn es interessiert, ist aber an sich klar, wenn ich auf eine eingreifende und handelnde Wissenschaft ausgehe, ist es natürlich unmöglich, sagen wir, zu sagen, hier herrscht eine Feuersbrunst, ich sage euch aber nicht, was ihr dagegen machen sollt. Das heißt, sobald ich auf Eingreifen ausgehe, ist von vornherein klar, dass ich die Trennung von Werturteil und Sachverhalt, die ganz nebenbei auch von Max Weber, außer in seinen Theorien, nie wahrgenommen wurde, dass ich die gar nicht haben kann. Denn das, was man Werturteil nennt, ist ja an sich nichts anderes als erweiterte Handlungsanweisung, Handlungsfolge, auf die man mit seiner aus ist. So, die umgekehrte Linie, die sich da heraufarbeitet mit Habermas, die schien damals zunächst befreiend zu sein. Die war auch die Theorie, die im Grund der Gremienuniversität sozusagen die Legitimation, also das gute Gewissen, verschafft hat. Denn die einzelnen Gruppen, also Studenten, Nicht-Professorale, Professorale, Mitglieder der Universität, konnten genau nach den Regeln von kommunikativer Struktur glauben, wenn wir uns untereinander einigen, herrscht ja die Freiheit der Wissenschaft in einem realen Sinn, die wir bisher hatten. Der zweite Vorteil der Habermas-Theorie ist, dass hier wirklich die Trennung von Sachverhalt und Werturteil mit Recht bekämpft wird. Habermas zeigt da in seiner Theorie des kommunikativen Handelns, dass sobald ich als teilnehmender Beobachter mich zur Beschreibung irgendwelcher Gruppen aufmache, ich sofort nicht nur einfach sagen kann, da gibt es Leute, die schreien Hurra, wenn sie eine bestimmte Person entwickeln, sondern ich muss auf ihre Wertsetzung eingehen, muss versuchen, die zu überprüfen, kann ich sie teilen oder nicht, bin also von vornherein genötigt, die Werturteile so zu diskutieren, dass ich auf jeden Fall am Schluss Stellung zu ihnen nehme. Insofern war die Habermas-Theorie gegenüber dieser alten Max-Weber-Theorie auf jeden Fall ein Fortschritt. Nachteil war, dass sie im Grund genau die Methode übernimmt, die bei Max Weber schon auftaucht, nämlich das, was die Situationistenpolitik der Trennung genannt hatten. Die Trennung geht bei Max Weber schlichtweg, haben wir jetzt ja oft genug gesagt, zwischen Sachverhalt und Wertung. Bei der Habermas-Richtung geht sie einfach zwischen den verschiedenen Sprachgruppen und Sprachsorten, die erlaubt sind. Wenn die meisten von euch wahrscheinlich mal gelesen haben, wie Habermas damals die Studenten fertig gemacht hat im Jahr 68 in der großen Ansprache in der besetzten Uni. Da lief es wesentlich nach dem Muster. Er erklärt ersten Studenten, dass sie ausgezeichnet ausdrucksvoll agiert haben, dass sie wunderbar dargestellt haben, und dann kommt aber sein großes Aber implizit. Aber Ausdruck allein, liebe junge Freunde, das reicht natürlich nicht, denn es gibt noch zwei andere ganz wichtige Redeformen, die gerade mitbedacht werden müssen. Das eine ist das teleologische Handeln, gut, da kommen wir jetzt nicht drauf. Das andere ist das Wertorientierte. Ihr habt nur Ausdruck und verwechselt den dauernd mit allen möglichen anderen Redearten. Also nichts mit euch, in Kurzform gesagt. Damit geht natürlich die Trennung dieses Mal nicht zwischen Sachverhalt und Werturteil, sondern sie geht einfach zwischen erlaubten Sprechformen und emotionalen und nicht erlaubten. Insofern bleibt es aber genau dabei, dass die Außenwelt abgeschnürt ist. Das heißt, man bleibt weiterhin in der Kommunikation, die eben durch gewisse Sprache notwendigerweise dann akademisch bleibt und in der Universität bleibt. So, das sind die zwei Positionen, die Brückner auf jeden Fall vermeiden muss. In seinem, was heißt Politisierung, bringt er drei Forderungen, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen. Das ist in 5.1.1. Erstens, die Trennung zwischen den einzelnen Sozialwissenschaften muss aufgehoben werden. Also Politikwissenschaft, Soziologie im engeren Sinn, die verschiedenen Untersoziologien, die sich heute entwickelt haben, Geschichte und so weiter, müssen konvergieren in einem Punkt. Jetzt könnte man meinen, das sei ja heute wunderbar erreicht, denn ich habe gerade in so einem Berliner Wissenschaftsding gelesen, man müsste jetzt Cluster bilden und es sei genau verschiedene Wissenschaften so zusammenzumachen, dass ein Modul entsteht, ich weiß nicht genau, was es ist, wo das verbunden wird.